will den Kreuzstab gerne ich den Kummer auf einmal ins Grat. Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst hart. Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grat. Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst hart. Ich den Kummer auf einmal ins Grab. Da wischt mir mein Heiland die Tränen selbst fort. Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab. Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst fort.